Hallo Toulouse! Und bonjour Hambourg! Und natürlich, wie immer, auch herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu der 19. Folge der Wollgespräche! Katrin! Ja, Julia, wir waren eine ganze Woche zusammen unterwegs und wir müssen wieder per Skype aufnehmen. Es ist unglaublich, wir sind schlecht im Timing, oder? Ja, und vor allen Dingen ist diese Folge ja dann noch nicht mal über Rheinbeck. Also es ist sozusagen nach Rheinbeck, aber podcastingmäßig ist es noch vor Rheinbeck. Genau, weil wir gesagt haben, dass wir erstmal alles andere erzählen wollen und dann eine extra Rheinbeck-Folge noch hinterher schieben, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft. Also solltet ihr euch jetzt auf eine Rheinbeck-Folge gefreut haben, dann könnt ihr natürlich diese Folge trotzdem hören oder einfach auf die nächste Folge warten, die hoffentlich innerhalb der nächsten Tage, damit Rheinbeck dann auch noch frisch ist in der Erinnerung, auch irgendwo zur Verfügung steht. Also erstmal müssen wir sie aufnehmen natürlich. Genau, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und ja, irgendwie hat das alles nicht so gepasst vorher und wir waren in Rheinbeck zu beschäftigt und auf dem Weg war es auch zu wuselig und ja, irgendwie hat es nicht gepasst. Und deswegen keine Folge direkt aus Rheinbeck, wie wir das eigentlich vorhatten. Ja, man muss dazu sagen, es dauert ja auch immer ein bisschen länger, um so einen Podcast aufzunehmen. Also ich hatte jetzt bei Skype gesehen, dass wir das letzte Mal 2,5 Stunden telefoniert haben. Also nur weil hinterher eine Stunde rauskommt, heißt das ja nicht, dass man mit einer Stunde Freizeit auch sozusagen loslegen kann und dann noch editieren hinterher. Ja, hat einfach nicht Das gepasst. stimmt. Wobei ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch sehr viel noch Planungen reingehangen. Was müssen wir alles noch überlegen und müssen wir noch irgendwas buchen oder so. Ich glaube, da haben wir noch ziemlich viel Rheinbeck-Orga im Vor- und Nachgespräch gemacht. Aber insgesamt stimmt schon, es ist halt nicht nur die Zeit, die die Podcast-Folge dauert, sondern insgesamt schon alles, was wir so drumherum besprechen müssen und wollen. Genau, vielleicht könnten wir noch mal sagen, wer wir sind, oder? Vielleicht Schon gibt es Leute, wieder. die noch gar nicht. Schon wieder? Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesagt haben. Ich habe gerade das Gefühl, es ist so lange her. Das liegt vielleicht einfach daran, dass wir länger nicht gepodcastet haben. Stimmt, es ist fast 2 Monate her, habe ich Jupp. Festgestellt. Die letzte Folge war am 31. August und heute haben wir schon den 29. Oktober. Also unser Rhythmus ist jetzt schlecht geworden. Ja. Wir waren vorher so gut. Okay, wir schwächeln, aber egal. Also, vielleicht sagen wir noch mal kurz, wer wir sind. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt Julia in Toulouse und ich bin Katrin und sitze in Hamburg. Und wir haben uns hier in Hamburg beim Stricken kennengelernt und irgendwann hat Julia dann beschlossen, sie möchte doch lieber in Südfrankreich leben und arbeiten. Und ja, erzähl selbst. Ja, was gibt's da groß zu erzählen? Also ja, ich bin gerne hier, freiwillig hier. Ich genieße das Wetter natürlich, weil es in der Regel doch etwas wärmer ist hier. Es regnet auch häufiger als sich das, glaube ich, viele so ausmalen. Aber es ist einfach wärmer, das Licht ist ganz anders, viel heller. Und ich bin ja ein großer Freund des Essen und Trinkens. Und da ist man natürlich, das heißt ja nicht umsonst leben wie Gott in Frankreich, nicht? Genau, und dann haben wir irgendwann beschlossen, wir müssen unsere Stricktreffen doch irgendwie stattfinden lassen. Und weil immer hin und her fliegen dann doch ein bisschen teuer geworden wäre, haben wir uns für die Variante, wir machen das per Skype und nehmen es gleichzeitig auch noch auf, entschieden und ja, machen daraus die Wollgespräche. Wobei wir es doch erstaunlich häufig schaffen, auch auf einer unserer beiden Couchen gemeinsam aufzunehmen. Das stimmt, aber also wenn wir uns nur darauf verlassen würden, wäre es ein bisschen wenig. Das stimmt. Dann wären das arg wenige Folgen, glaube ich, geworden. Ja, willst du gleich mal loslegen mit deinen fertigen Projekten? Das kann ich machen. Da gibt's gar nicht so viel zu berichten, muss ich gestehen. Das einzige wirklich fertige Projekt sind Babysocken für jemanden im Büro. Das ging, immerhin. Ja, das ging aber auch erstaunlich schnell. Also das waren 2 Abende, nachdem ich erst lange hin und her überlegt habe, welche Wolle ich nehme und mir denn bei der Größe nicht sicher war und so. Wenn man sich einmal dann hinsetzt und das macht, dann, na gut, Babysocken halt, ne? Also es waren, glaube ich, 10 oder 15 Gramm, das geht extrem schnell. Die sind auch verschenkt worden und sind auch gut angekommen beim Baby und ja. Das war das Einfache. Dann habe ich natürlich, also ich hatte ja den hehren Plan, einen Rheinbeck-Sweater zu stricken. Also ich kann schon mal die Spannung lösen sozusagen. Er ist nicht fertig geworden. Aber ich habe natürlich in den letzten Wochen und Monaten viel dran gesponnen. Das heißt, ich habe die Wolle zumindest fertig, dadurch, dass da ja auch so Oh, viel... die ist toll geworden. Ich habe sie gesehen. Sie ist so schön. Und viel wichtiger als sehen ist ja fühlen, die ist so unglaublich weich. Ja, das auch. Oh, ja. Aber sie glänzt auch so. Sie sieht schon so weich aus. Das ist total irre. Ja, das macht das Blueface Lester. Also ich muss sagen, das ist auch super vorbereitet. Das ist ein, oder es sind mehrere Kammzüge natürlich aus einem Club, aus einem Never Ending Radiant Club heißt der, von Hilltop Cloud. Und die hat unglaublich tolle Fasern, dieses Blueface Lester. Auch wenn das ein Kammzug ist, das heißt, auch wenn das ein Kammzug ist, das ist eben ein Kammzug und der ist so toll vorbereitet. Wenn man Kammzüge sonst hat, dann erkennt man bei vielen, finde ich, nicht mehr die Lockenstruktur der ursprünglichen Wolle. Aber bei diesem Blueface Lester, also auch Blueface Lester, das ich sonst in der Hand gehabt habe, das ist halt extrem weich und glänzend. Aber bei diesem waren wirklich zum Teil noch richtig die Locken zu sehen. Und das zeigt sich dann auch im fertigen Garn. Das hat wirklich einen Glanz, als wäre da Seide drin, muss ich sagen. Ist es aber gar nicht. Ja, es sieht wirklich wie Seide aus. Also es ist toll. Ich bin völlig begeistert von der Wolle. Ja, Blueface Lester Also. gehört ja auch eher zu den Long Wools, also das sind eben Wollen, die von Natur aus einen schönen Glanz haben, so wie Wensleydale oder solche Sachen. Ja, und ja, gesponnen ist es also fertig. Ich musste ja erstmal alles spinnen und konnte nicht schon anfangen zu stricken, weil es so viele verschiedene Farben sind. Also ich habe so ungefähr 20 Mini-Knäule und da die dann immer abwechselnd verstrickt werden, also ich greife jetzt schon mal in mein In-Progress vor. So ein bisschen. Mach das. Weil die ja abwechselnd verstrickt werden, müssen eben auch alle Farben da sein, damit man dann frei wählen kann. Sind ungefähr 460 Gramm geworden, ja? Und ich kann nur sagen, es sieht sehr witzig aus, wenn Julia ihre Farben sortiert, ohne da jetzt dem Rheinbeck-Podcast vorgreifen zu wollen. Aber ich habe sie halt unterwegs stricken sehen und sie hat dann immer so ihre Knäulchen rausgenommen, hat den Pullover-Anfang vor sich hingelegt, hat die Knäulchen da drüber gelegt in so einem Halbkreis wie so ein Regenbogen und hat dann immer die Reihenfolge hin und her geschoben. Das sah echt total süß aus. Ich habe es nicht geschafft, ein Foto zu machen, weil am besten sah es im Flugzeug aus, aber ich saß halt irgendwie, wir saßen beide an Fensterplätzen und dazwischen saßen halt andere Leute, weil wir es nicht anders hingekriegt haben zu buchen oder beim Einchecken nicht anders hinbekommen haben und ich konnte es halt nicht fotografieren, weil ich einfach zu weit weg war, aber es sah so witzig aus und es sah so toll aus und ich war völlig begeistert. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo waren und Julia hat ihre Farben sortiert, dann haben auch alle Leute geguckt, die um uns rum waren. Was macht sie denn da nur? Packt ihre Knäulchen aus, sortiert sie in aller Ruhe, es sah sehr meditativ aus und ja, es hat Spaß gemacht, ihr dabei zuzusehen. Ich mache sowas eben mit Hingabe. Ja, das hat man gesehen. Also im Flieger muss ich sagen, war es auch schon ein bisschen eng. Und wenn man dann noch irgendwie einen Becher mit Getränk damit auf dem Tisch hat, ist also mir ist auch ständig irgendwas runtergefallen. Dann habe ich da alles zur Seite räumen müssen, habe irgendwie im Fußraum da rumgewuselt. Mein Nachbar hat auch zwischendurch schon Schweißausbrüche gekriegt. Keine Ahnung, ob der, was der befürchtet hat. Ich habe ja nur gestrickt. Man weiß es nicht. Ja. Aber was sagt, der war eh ein bisschen merkwürdig. Ja, doch, der war ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich brauche mir, glaube ich, auch nicht erzählen. Nee. Das war also Spinnen für den Rhinebeck-Sweater. 460 Gramm. Ich glaube, so 1250 Meter insgesamt. Ich habe ein, zwei Farben, mit denen ich nicht ganz so glücklich bin. Also, sie sind völlig okay, aber andere Farben wären auch okay. Und als ich dann zurückkam, war hier auch schon die nächste Lieferung vom Club im Briefkasten. Und es kann sein, dass ich tatsächlich davon nochmal Farben nachspinne. Da sind nochmal Ja. dunkles Lila und so ein richtig schönes Fuchsia-Pink, aber in gedeckt. Also, ich weiß gar Oh, die nicht, kann wie ich mir ich. auch gut vorstellen. Ja, das würde halt super mit reinpassen. Ja, Ja. muss ich mal schauen. Das war also Projekt fertig Nummer 2. Und dann habe ich weiß gar nicht, ob das im letzten Podcast erst war, von den Socken erzählt von meinem Freund, die ich stopfen musste. Also die ich, glaube ich, auch Ja. schon das zweite Mal habe stopfen müssen. Ich habe sie nochmal gestopft. Das ist echt eine Never-Ending-Story. Vielleicht sollte ich das lieber unter Work in Progress einordnen und nicht unter Finished Project. Oder vielleicht doch so Nylonfaden mit einstopfen. Ja, wie gesagt, ich habe schon überlegt, wenn nächstes Mal vorne die Spitze, wenn da Loch, ein Loch drin ist, dann schneide ich sie im Zweifel einfach ab und stricke sie neu an. Ja, das stimmt. Ja. Ist auch eine Idee. Und bei der Gelegenheit habe Aber ich. frustrierend. Ja, na, es war bei denen ja zu erwarten, muss man sagen. Ja. Und dann habe ich meine handgesponnenen Socken auf dem Sofa angehabt, bewege mich auf dem Sofa und merke plötzlich, wie die Socke nachgibt unter dem Ballen. Also wie sich das irgendwie anders anfühlt. Und da habe ich mir auch ein Loch reingelaufen. Oh nein. Ja, aber ich habe noch was von der Wolle gehabt. Ich habe dann einfach ein Patch drüber gestrickt und den anderen Ballen und die beiden Fersen einfach mit Duplicate Stitch verstärkt. Also die sollten jetzt wieder halten. Ja, das klingt doch gut. Ja, aber es war diesmal also mehr Repair als Finish. Muss auch mal sein. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht's bei mir aus? Na, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich seit unserer letzten Aufnahme Ende August nichts fertiggestellt habe, beziehungsweise Nein. nichts richtig fertiggestellt habe. Den Duroshawl, der war da ja schon fertig gestrickt und ich muss noch eine Trilliarde Fäden vernähen. Auf der Knitnight Anfang September habe ich auch drei Viertel davon geschafft. Dann habe ich es aber einfach liegen gelassen, weil wir dann ja in Urlaub gefahren sind und habe den nicht mitgenommen zum Fäden vernähen, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so die Urlaubsaufgabe. Und ja, insofern und nach dem Urlaub habe ich dann an meinem Rhinebeck-Cardigan gestrickt und insofern habe ich die Fäden immer noch nicht vernäht und mal gucken. Jetzt diese Woche gehe ich nicht zur Knit Night, weil wir da unterwegs sind, aber spätestens Anfang Dezember auf der Knit Night würde ich das Ding gerne tragen. Insofern muss ich mich da mal dran setzen. Es sind, glaube ich, auch nur noch so an die 20 Fäden, also es müsste irgendwie gehen und dann muss ich das mal waschen und blocken. Aber das Ding hat leider null Fortschritt gemacht und es geht nur noch ums Fädenvernähen. Das ist schon fast peinlich, das zuzugeben. Nur noch 20 Fäden, das Ansonsten. sind mehr Fäden, als die meisten meiner Projekte insgesamt haben. Ja, das stimmt. Das Ding hatte ja auch einfach unendlich viele Fäden. Ja. Aber du musst doch, was ist denn mit deinem Rhinebeck, mit deiner Rhinebeck-Cardigan? Die muss doch fertig sein, oder C, oder, Naja, du hast ja selber gesehen, ich habe mit Kurzarmärmeln aufgehört an dem Freitagabend. Also wir sind ja schon in den USA gewesen und ich habe dann dort noch den Schalkragen gemacht, also den Kragen etwas schaliger, als er in der Anleitung war, etwas breiter und habe die Ärmel noch ein bisschen gestrickt, habe dann aber tatsächlich auf so einer T-Shirt-Höhe bei den Ärmeln aufgehört. Habe, bevor ich angefangen habe, das Rippenbündchen da so ein kleines dran zu stricken, habe ich einfach mal mit einer Stopfnadel einen Faden durchgezogen durch beide Ärmel und man hat es hinterher tatsächlich nicht gesehen. Insofern konnte ich den Faden drin lassen, was ziemlich cool war. Hab die Fäden soweit vernäht. Noch nicht besonders hübsch, noch nicht komplett abgeschnitten, aber ich dachte, so ein bisschen Fäden vernähen ist vielleicht nicht schlecht, bevor ich sie dann anziehe. Habe sie tatsächlich in Rhinebeck angezogen, aber nur so eine gute halbe Stunde, weil es einfach 25 Grad warm war, wie du dich dunkel erinnern dürftest. Ja, aber Und psch. insofern, genau, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Nein, also ich habe die Jacke in Rhinebeck getragen, allerdings tatsächlich nur bis kurz nach der Einlasskontrolle, dann musste ich sie einfach temperaturbedingt wieder ausziehen. Hab dann, so viel kann ich vielleicht auch noch verraten, vor Ort wunderschöne Knöpfe dazu gefunden, Details dazu dann aber in der Rhinebeck-Folge. Und dazu war es ganz gut, dass ich sie dabei hatte. Und jetzt hier zu Hause habe ich schon ein bisschen weiter dran gestrickt. Also habe das aufgeribbelt und konnte halt dadurch, dass ich die Fäden eingezogen hatte, sozusagen Lifeline im Originalstrickgarn, in der Originalwolle, war das super, die Fäden wieder aufzunehmen. Und man hat es halt nicht wirklich gesehen, weil da eh der Übergang vom Zopfmuster auf das Rippenmuster war. Das sah also eh ein bisschen krumpelig aus. Also wenn man nicht ganz genau hingeguckt hat, ist es nicht aufgefallen, dass da noch irgendwie so ein Faden drin steckte. Und das war ganz cool. Dadurch war ich jetzt schnell wieder im Weiterstricken. Allerdings habe ich es gerade irgendwie auch verpeilt und habe es auf dem Sofa liegen gelassen, sodass ich jetzt an meinem Mitnahmeprojekt stricke, was tatsächlich mindless ist, was vielleicht auch ganz gut ist in Anbetracht der Tatsache, dass ich heute irgendwie offensichtlich ein bisschen neben mir stehe, wie wir ja schon festgestellt haben bei dem Versuch, dass ich mein Skype nicht öffnen ließ und alles. Insofern, ja, also mein Grandpa-Cardigan ist einerseits fertig, andererseits nicht fertig. Ich habe ihn schon getragen und stricke jetzt aber trotzdem weiter, damit es auch noch lange Ärmel werden. Weil er für ein Kurzärmelteil tatsächlich zu warm ist. Es ist relativ warme Wolle mit so strickig mit 4,5, also es ist schon nicht so ganz dünn. Und auch mit Kaschmiranteil meine ich, ne? Merino Seide Tencel, glaube ich. Habe ich hier Okay, noch irgendwo ein fast. Zettelchen rumliegen? Aber so ähnlich. Irgend sowas war das. Ich glaube Merino Seide Tencel, aber ich könnte es jetzt, es könnte auch Kaschmir drin sein. Ich guck mal gerade. Vielleicht stürzt ja die Skype-Leitung nicht ab, wenn ich mal eben mein Ravelry öffne. Ich glaube, mittlerweile geht es, unsere Leitung ist schneller geworden. Ich lasse das mal im Hintergrund aufgehen. Sorry, wenn es ein bisschen klickt, liebe Hörer, aber das ist ja zu eurer Informationsfindung. Ich mag das eigentlich nicht zwischendrin nachgucken, aber wenn wir jetzt schon drüber stolpern, will ich es dann doch wissen. Projects, da muss ich gucken. So, genau, das Foto, was ihr in den Projekten seht, ist sozusagen der Zustand für den letzten Check-in Anfang Oktober. So, die Wolle. Zitronen, Understatement. Tencel, Merino und Seide. Hatte ich doch. Also 40 Tencel, 30 Merino, 30 Seide. Ich habe nichts Keine passt mir. gesagt. Wir schneiden das einfach Alles hinterher gut. raus. Ach Quark, wir lassen das drin. Es ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben die To Use letztens gesagt, da müssen die Hörer durch. Irgendwas haben sie noch gesagt. Die letzte Folge hieß doch irgendwie sowas. Da müssen sie jetzt durch. Ja, da war irgendwas. They must deal with it oder irgend sowas hieß doch die Folge. Naja, so ähnlich. Also, es wird schon keiner die Krise kriegen, deshalb. Aber seit wann hörst du die To Use? Och, eigentlich auch schon ein bisschen länger. Echt? Ja. Okay. Haben wir vielleicht nie drüber Nee. gesprochen, aber ich höre die schon ein bisschen länger, ja. Nicht Okay. so lange wie du, aber. Ja, ich habe mich sogar schon im Webethread dort geäußert. Ah, Weil ja. das nämlich genau gestartet ist, bevor mein Webkurs gestartet ist. Aber das ist eine spätere Geschichte für heute vielleicht. Ja, ich warte aber auch darauf, also im Moment ist es in dem Weavelong ja noch relativ am Anfang, da werden noch Begriffe erklärt und so. Aber, und ich glaube, Kette scheren und aufbäumen ist gerade Thema. Aber wenn es dann so richtig ans Weben geht, dann will ich mein angefangenes Webstück auch wieder angreifen. Da dachte ich, ist das mit dem Ja. Weavelong eine gute Gelegenheit. Ja, ich will jetzt tatsächlich auch diese Woche noch versuchen, ein Webprojekt zu starten. Entweder mit, womit wird wir schon wieder in noch zu startenden Projekten sind, auch nicht mal in denen in Progress. Also Wir ich. machen das heute alles sehr fließend und Genau, wir organisch. machen das heute alles ein bisschen durcheinander, aber das macht nichts, glaube ich. Ja, nein, ich möchte gerne was weben, wahlweise aus Wolle, die ich mitgebracht habe, jetzt aus den USA. Das wäre ein Schal für mich. Oder ich möchte was anderes weben, ein Geschenk für Freunde. Und zwar Handtücher in Waffelbindung heißt das, glaube ich. Dazu muss ich nur vorher einmal kurz in die Wollfabrik düsen und Baumwollgarn kaufen. Das habe ich nur tunlichst letzte Woche nicht getan, weil da Sonderverkauf war und dann wird man da ja ziemlich totgetrampelt und deswegen war ich letzte Woche nicht in der Wollfabrik. Aber wenn du das Mal unter der gucken. Woche machst, geht das eigentlich, glaube ich, mit dem Tottrampeln. Und da gibt es Ja, immer noch keine gute Ahnung, aber Preise. ja, aber ich meine, das Zeug kostet jetzt irgendwie 2,20 für 50 Gramm. Ob ich da jetzt 20% noch drauf spare, dann habe ich es lieber in Ruhe diese Woche irgendwie und lass mich nicht kaputt trampeln. Na gut. Ich weiß es nicht, unter der Woche tagsüber habe ich es noch nicht probiert. Ich war da irgendwann mal unter der Woche nachmittags beim Sonderverkauf und das war tatsächlich kein großer Spaß. Und dann dachte ich mir, die freuen sich vielleicht auch, wenn jemand kommt, wenn es nicht so voll ist. Und ich mache das irgendwie in Ruhe diese oder nächste Woche und je nachdem, wie ich Zeit finde, fange ich das andere vorher an oder auch nicht. Mal sehen. Also das kommt noch irgendwie. Genau. Was stricke ich ansonsten? Ja, mein Grandpa-Cardigan kriegt jetzt noch Ärmel. Ich mache einfach mal weiter, wenn ich hier schon gerade in meine Notizen schaue. Dann habe ich noch einen Teststrick auf den Nadeln, von dem ich noch nicht so viel erzählen darf, weil die Anleitung noch nicht erschienen ist und ich versprochen habe, dass ich da erst danach drüber spreche. Finde ich, glaube ich, auch völlig legitim. Und ja, mein Mitnahmeprojekt, was ich durch Rhinebeck getragen habe, in Island angeschlagen und jetzt auch vor mir habe, ist der Cyclone Hat, also Zyklon. Mütze, Hut, nicht Hut, Mütze, Zyklonmütze. Das ist die restliche Wolle von dem Duroshawl, die ich dafür verwendet habe. So wie jetzt in dem zweiten Teil ist es Wolle, die ich mal irgendwann in London gekauft habe von Enid Lanton. Das ist so selbstmusternde Sockenwolle ohne Sockenwollanteil. Ich weiß nicht genau, was das für ein Material ist, aber ich glaube, das ist Merino oder BFL. Ich könnte es gerade nicht sicher sagen. Das ist weiß mit so verschiedenen Blauschattierungen, gibt relativ breite Streifen. Und dieser Cyclone Head, den habe ich zwar schon als Projekt angelegt, aber es gibt noch kein Projektfoto. Aber vielleicht kann ich das ja nachreichen in den nächsten Tagen noch. Es besteht ja Hoffnung. Vielleicht morgen bei Licht, heute ist schon ein bisschen dunkel. Ja, das ist eine Wendemütze, die so gestrickt ist, dass man die erste Mütze quasi am oberen Ende anfängt, sich zum Bündchen vorarbeitet, dann ein extra breites Bündchen strickt, dann die zweite Mütze von unten nach oben strickt und dann die zweite Mütze in die erste reinklappt, das Ganze so ein bisschen verdreht, ungefähr den halben Umfang weiterdreht sozusagen. Und dann wird es mit Kitchener Stitch zusammengenäht und dann hat man quasi eine Wendemütze und die sieht dann sozusagen an dem oberen Ende so ein bisschen verdreht aus, weil man es eben verdreht hat, bevor man es zusammengenäht hat. Daher der Name Zyklonenmütze und die Designerin heißt Diana, kommt aus Berlin. Und ihr Designername auf Ravelry ist Mai Gurumi, so wie Amigurumi, nur mit nicht Ami, sondern Mai. Und ja, ich finde das ganz cool. Und sie hat in ihrer Mütze Broken Seed Stitch verwendet. Wie heißt denn das wohl auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Seed Stitch ist, glaube ich, ach herrje, ich bin doch so schlecht auf Englisch. Das eine ist, glaube ich, Perlmuster, aber bei Broken Genau, es Seed ist. bin ich dann auch schon wieder raus. Genau, es ist Perlmuster, aber sozusagen immer zwischen jede Perlmusterreihe macht man noch eine Reihe nur glatt rechts und wechselt halt in jeder Reihe die Farbe. Und dadurch kommt die Farbe, die in den normalen glatt rechts reingestrickt wird, die sticht so ein bisschen hervor. Und es sieht unglaublich effektvoll aus, auch wenn es super simpel zu stricken ist. Und ja, da habe ich, wie gesagt, meine Restfarben verwendet. Und jetzt mit der selbstmusternden Wolle für die zweite Mütze, da stricke ich einfach nur glatt rechts und lasse die Wolle sich selber mustern. Und auch das sieht ziemlich cool aus, Und finde das ich. kriegst du hin, einfach nur glatt rechts stricken? Ja, tatsächlich klappt das. Also wenn es nur im Kreis ist, geht es. Bei Socken kriege ich das ja auch hin. Es ist dann, wenn ich irgendwie. Also manchmal klappt das. Im Moment bin ich gerade offensichtlich in dem geistigen Zustand, dass ich das hinkriege. Apropos Socken, ich habe da mal eine Frage. Also das ist jetzt Ja. wahrscheinlich eher so eine religiöse Frage. Wie lang machst du deinen Schaft bei Socken? Hängt davon ab, für wen sie sind. Für meinen Mann so lang wie es geht. Deswegen fange ich sie unten an, weil der kalte Beine hat und immer friert. Der Mann hat so niedrigen Blutdruck, der ist eine Frostbeule. Und ja, für mich tendenziell eher etwas kürzer, weil ich es nicht so lang mag. Und was ich mal so als Faustregel gelesen habe, ist, wenn du die Socken an der Ferse zusammenklappst, sollten Schaft und Fuß gleich lang sein. Das mache ich, sobald ich die Nadel abgestrickt habe. Genau, also das habe ich mal so als Faustregel irgendwo gesehen, dass das eine gute Länge ist für so einen Sockenschaft. Ich kann ja nicht mehr sagen, wo und wie und wann ich das gelesen habe, aber das hat sich mir irgendwie eingeprägt als. Ja, man klappe am Socken zusammen, an der Ferse zusammen und guckt dann, dass der Schaft ungefähr so lang ist wie der Fuß. Dann hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Genau, es hängt halt, wie gesagt, davon ab, für wen das ist und ob es eine Sommer- oder eine Wintersocke ist und ich glaube, oder wie viel Wolle man hat. Deswegen Also es ist bevorzuge ich auch eine das rosa Stricken Socke. von vorne. Weder Sommer noch Winter, es ist eine rosa Socke und ich habe immer genug Sockenwolle irgendwie. Naja, je nachdem, wenn du irgendwas mit viel musst. Irgendwann hatte ich das mal, dass ich so ein Mystery gemacht habe mit wunderschöner und teurer Sockenwolle. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war teuer. Und ich habe sie von oben angefangen zu stricken und mir ist dann tatsächlich so ein paar Meter vor dem Ende des zweiten Sockens die Wolle ausgegangen, sodass ich die absolute Spitze vorne mit einer anderen Wolle weiter stricken musste, was mich ziemlich geärgert hat. Weil ich nicht gewillt war für, weiß ich nicht, 4, 5 Meter nochmal ein neues Knäuel zu kaufen für richtig viel Geld. Insofern bestärkt mich das darin, meine Socken möglichst von vorne zu stricken. Weil gerade sowas wie Zopfmuster frisst natürlich auch ganz schön Wolle. Naja, das hier ist Und eine es war tatsächlich nur meine Größe, also jetzt nicht irgendwelche großen Männersocken. Stino-Socke und normalerweise brauche ich für Socken eher so 70 bis 80 Gramm in meiner Ja, das Größe. stimmt. Also bei Stinos komme ich bei mir auch damit aus. Ich habe ja auch nicht so ganz kleine Füße, aber so, wenn da ein Zopfmuster drin ist, dann wird es knapp mit denen. Dann waren das tatsächlich irgendwie, es war etwas dickere Sockenwolle, ich weiß nicht, irgendwas Amerikanisches. Ist tatsächlich aber auch schon länger her. Waren wunderschön hinterher, aber die Spitze sah ein bisschen doof aus. Egal. Ich muss gerade auf meine schlaue Liste gucken. Ich glaube, das wäre es zu meinen Work in Progress. Dann mache ich doch einfach mal weiter mit genau der Socke, die ich jetzt in der Hand habe. Die ist nämlich für eine ehemalige Kollegin. Und ja, ich brauchte auf dem Weg nach Rheinbeck irgendwie noch ein Mindless-Projekt und mir fiel nichts Besseres ein, als ein paar Socken anzuschlagen. Und da dachte ich, Mensch, ich habe eigentlich genug Socken. Also, wobei ich festgestellt habe, dünne Socken könnte ich jetzt auch mal wieder gebrauchen. Naja, wie auch immer, ich habe sie aber für die Kollegin angeschlagen und werde sie jetzt auch für die Kollegin stricken, auch wenn mir die Wolle sehr gefällt. Und ja, ist halt eine Stino-Socke wird eine Größe 38, also jetzt auch nicht überragend groß. Und die Wolle ist allerdings mit Naturpflanzen handgefärbt, nicht von mir, sondern von der Stockumer Wollwerkstatt. Die habe ich auch schon ein, zwei Mal auf Festen und bei der Handspinnengilde gesehen, glaube ich. Aber die habe ich tatsächlich, diese Wolle habe ich online bestellt, weil ich das Foto einfach so toll fand mit der Farbe. Und das ist ganz ungewöhnlich mit Färberweid gefärbt, also das ist jetzt noch nicht per se ungewöhnlich. Färberweid wird auch das, ich will jetzt sagen, deutsche Indigo oder europäische Indigo genannt, weil es auch dunkel, weil es auch blau färbt, also genauso wie Indigo, wird auch nicht mehr so häufig angebaut. Also gibt es Hast in. du nicht erzählt, dass es das ist, was da rund um Toulouse auch angebaut Ja, wird? zufällig auch das, ja. Ha! Ich wusste doch, irgendwo kommt mir der Name bekannt vor. Also auf Französisch nennt man es auch Pastel und das ist hier tatsächlich im irgendwo im Süden von Toulouse ist eine ganz bekannte, also auch im, ich weiß jetzt natürlich nicht in welcher Zeit, aber vor einigen 100 Jahren, ist das hier in der Gegend ganz berühmt, ganz bekannt gewesen in ganz Europa für eben diesen Färberwald oder Pastel, der dann, ja, wie gesagt, verschiedenste Blauschattierungen macht. Das gibt es auch in Toulouse hier immer noch mal wieder zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Es ist ja überhaupt nicht blau. Warte, da ist die Kamera. Nee, stimmt. Ja, ich habe die Wolle ja auch tatsächlich in echt Stimmt. gesehen. Also ich erinnere mich dunkel. Nein, also blau sieht sie nicht aus. Das liegt daran, dass das mit frischen Weidblättern gefärbt wurde. Das ist so ein ganz zartes Altrosa, würde ich sagen. Ja, so hätte ich es jetzt auch genannt. Und ich finde es erstaunlich, dass die gleiche Pflanze einmal, wenn sie frisch ist, diesen Zartrosaton gibt und wenn sie dann oxidiert wird und entsprechend angesetzt, so wie Indigo auch, dass es dann so einen Blauton gibt. Also erstaunlich, was man mit so einfachen Natur, also mit einfachen Pflanzen für vielfältige Schattierungen hinbekommen kann. Ja, das stimmt. Das ist echt cool. Ja, das Ja, ist. und zu der Geschichte zu den Socken können wir dann in der Runback-Folge mehr erzählen. Die Geschichte zu den Socken? Naja, wie du sie angeschlagen hast. Wo du sie angeschlagen hast. Ich überlege gerade, Das sind doch die Socken, oder? wo habe ich sie denn angeschlagen? Im Auto? Ach ja! Oh Gott! Okay, du bist genauso fit wie ich heute. Ich sehe schon. Wir sind Top-Paar heute Abend. Ja, ich habe die Socken angeschlagen. Dazu erzählen wir euch beim nächsten Mal mehr, wenn Julia sich auch wieder daran erinnert, wo sie sie angeschlagen hat. Ja, wobei das war ja nur das erste Mal. Ich habe sie ja inzwischen noch zweimal angeschlagen. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Entschuldige, ja, dann macht das natürlich wenig Sinn, mein Kommentar, das gebe ich zu. Ja, Verzeihung, soweit war ich natürlich noch nicht vorgedrungen, dafür haben zu wenig geredet. Ja, nee, ich hatte beim irgendwo, als ich dann fertig war mit den Zunahmen, na, wie heißt das, Zunahmen an der Spitze, habe ich einen Fehler eingebaut, der sich auch nicht durch runterfallen lassen der Maschen über gute 5 cm beheben ließ. Und dann habe ich es einfach ganz wieder rausgezogen und aufgeribbelt. Und dann hatte ich angeschlagen und habe gleich am Anfang in der Spitze nochmal einen Fehler gemacht und habe sie dann drittes Mal angeschlagen. Aber Oh schön, aber strickst du ein oder zwei Socken? Sehe ich gerade nicht so also gut. ich bin noch beim ersten. Achso, du strickst sie nicht Nein, gleichzeitig. nein, nein, nein. Hätte ja sein können, weil das mache ich ja meistens. Ich bin ja da tendenziell zu faul zu, Nö, mir ist das zu Socken nacheinander zu stricken. fiddelig mit den 2 Socken auf der Rundstricknadel. Ich stricke in der Regel nur also eine zur Zeit bei einer Rundstricknadel. Und außerdem, man mag es kaum glauben, haben wir ja in Rheinbeck auch Wolle gekauft. Ich glaube, so viel können wir sagen. Ja, tatsächlich. Und Ja, ich glaube, das können wir schon mal verraten. ich habe unglaublich Bock, die eine sofort anzustricken. Ich habe auch die Anleitung schon rausgesucht. Ich hatte 2 im Kopf von Helga Isager, die einigermaßen ähnlich sind, aber doch ein bisschen anders, ein bisschen unterschiedlich, die auch zufällig in dem gleichen Buch sind, das ich habe. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und habe mich jetzt für eine Anleitung entschieden. Und mein Mantra war sozusagen, ich stricke jetzt die erste Socke fertig und dann kann ich das andere anschlagen. So der Keine Plan. schlechte Idee. Ja, wobei mein Freund dann auch meinte, ja, aber wieso, wenn du das anschlagen willst, dann mach das doch. Du musst dich doch jetzt nicht so motivieren. Wo ich dann auch dachte, no, der versteht wieder nichts. Naja, Ja. Ja, auf der anderen Seite, die Strickpolizei wird nicht kommen und dich verhaften. Ja, aber ich weiß ja, wie das ist, weißt du, dann fange ich den neuen Pulli an und dann habe ich ja auch noch den Rhinemake-Sweater und dann habe ich noch dieses und jene Projekt und dann bleiben die Socken wieder irgendwo liegen auf der Strecke. Ja, und deshalb stricke ich immer zwei gleichzeitig, weil ich genau weiß, dass der zweite Socken sonst nie irgendwie fertig wird. Oder vielleicht noch nicht mal angefangen wird. Deswegen mache ich zwei gleichzeitig. Ich kenne mich und deswegen lieber zwei gleichzeitig und etwas langsamer, aber dafür fertig. Das ist bei mir definitiv die bessere Option. Ja, eigentlich dauert so eine Socke ja auch Sofern nicht die lange. Sockenkonstruktion das zulässt. Und es ist Das eine. stimmt, aber irgendwie Es ist eine weiß ich nicht. Chino-Socke, also von Nicht daher. mal. Ja. Ja, und dann Weiß habe ich auch. natürlich an meinem Rhinebeck-Sweater auch noch gestrickt. Also den habe ich dann angeschlagen, noch bevor ich hier losgeflogen bin. Und ja, der ist jetzt. Ich würde sagen 20 cm lang. Ich stricke den ja von unten hoch. Das Bündchen war relativ entspannt und dann haben ja diese Shells, diese Muscheln angefangen. Und wie du schon sagtest, ja, ich sortiere dann auch die Farben fleißig. Und ich habe dann auch noch, wobei, rede ich da jetzt drüber oder rede ich da in der Rhinebeck-Folge drüber? Das hängt davon ab, was du gerade sagen willst, weil über den Sweater, finde ich, kannst du ja reden. Okay. Sonst hätte ich jetzt hier einen großen Tusch eingebaut und gesagt, und den Rest gibt es dann in der nächsten Folge. Nein. Also. Naja, wir wollten ja in der nächsten Folge mehr über das Vor-Ort-Sein reden als über die Projekte, deswegen haben wir es ja getrennt. Also ich finde, es hängt davon ab, was du erzählen willst, Ja, nee, aber ich will wirklich wenn nur es um über das den Pulli Projekt geht, reden. finde ich hier. Ja, nur Ja, über den dann würde ich Pulli. sagen, heute. Also ich habe von unten erstmal ein Bündchen gestrickt, das war noch relativ einfach und dann in diesem Muster losgestrickt, habe dann viel improvisiert auf dem Weg oder was dann so an Problemen kam, auf dem Weg gelöst. Zum einen habe ich das, stricke ich den Pulli komplett in Runden, also nicht in Einzelteilen, wie das einige andere, glaube ich, gemacht haben. Das führt dazu, dass ich natürlich gucken muss, also ich möchte ein bisschen, oder ich wollte ein bisschen Abnahmen für die Taille, heißt das, ne? Waist Shaping. Ja, Ja. Taille. Für die Taille haben. Und das lässt sich nicht so ganz einfach realisieren in dem Muster. Ich habe das dann also in diese Shells an der Seite eingebaut und das führte dann unweigerlich dazu, dass ich über eine kleine Strecke auch richtige Intarsien stricken oder richtiges Intarsien stricken machen musste. Eigentlich sind diese Shells so aufgebaut, dass man immer nur auf die nächste aufsetzt und nicht wirklich Fäden verkreuzen muss, wie man das bei Intarsienstricken macht. Aber an der Stelle war das dann mal halt so. Aber ich bin ganz zufrieden so mit der Lösung. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel ich tatsächlich an Zunahmen wieder mache für die Brust, also so für die Oberweite. Aber bisher gefällt mir die Form des Pullis eigentlich ganz gut. Ich werde mal schauen, dass ich den schon mal einmal blocke sozusagen, also schon mal ein bisschen nass mache und schaue, wie sich das verändert, weil Maschenprobe habe ich natürlich gemacht, aber zum einen ist das ja handgesponnene Wolle, die ist nicht ganz konsistent in der Stärke und durch diese eine Perlreihe, die da immer dazwischen ist und überhaupt durch diese Form, das ist ja kein einfaches glatt rechts Gestrick im Quadrat oder so, habe ich was heißt die Befürchtung, die Vermutung, dass sich das ein bisschen hinzieht noch, also dass das sich ein bisschen verändert von der Form her, wenn das dann einmal nass war. Und das würde ich jetzt gerne live am lebenden Objekt rausfinden. Ich hatte keine Lust, da jetzt noch eine Maschenprobe für zu stricken. Und ja, das werde ich jetzt die Tage mal Ja, ich machen. denke, das passt auch soweit. Also ich bin erstaunt, wie gut die Maße tatsächlich bisher hinkommen. Dafür, dass das alles so Pi mal Daumen und ungefähr ist. Nicht schlecht. Und dafür, dass du ja eigentlich eher so ein 150% Mensch bist, was sowas angeht, und dass du es lieber fünfmal durchrechnest. Also, es erstaunt mich eigentlich auch eher, dass du es so machst. Insofern finde ich das ein sehr spannendes Projekt, weil es, wie ich finde, extrem untypisch für dich. Also, na, auf der einen Seite ist es typisch für dich und auf der anderen Seite finde ich, ist es total untypisch. Die Farben sind nicht die klassischen Julia-Farben. Es ist Deine bunt, da geht's ja schon Vorgehensweise ist los. auch nicht. Ja, es ist bunt, genau. Das ist, und das, die Farben, die du in dem Bund hast, sind nicht Julia-Farben, also nur zum Teil oder zumindest nicht in der Menge. Und dann eben, dass du so relativ experimentell daran gehst, ist eigentlich auch eher untypisch. Normal berechnest du ganz viel vorher und machst dir ganz genaue Überlegungen und jetzt gehst du es doch relativ relaxed und spontan an. Insofern finde ich das super witzig zu sehen, weil es so ein, ja, in der Hinsicht gar nicht so typisches Projekt für dich ist. Auf der anderen Seite so dieses eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie es sein soll und es dann ziemlich perfekt so hinkriegen zu wollen, das ist sehr Julia, aber so die andere Hälfte davon finde ich ist so gar nicht Julia. Also ich finde das total spannend. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich den berechnen sollte, den Pulli. Vielleicht liegt es daran. Aber ich möchte einfach das Aber ich. Endergebnis haben und dann, also wenn ich ein Ziel habe, dann finde ich auch einen Weg. Wie war das? Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Mal ein sehr weiser Mensch gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo das Zitat herkommt. Das hat eine Freundin von mir mal gebracht. Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Quelle für gibt, aber ich finde das sehr passend. Ja, Genau. das war es Ja. dann aber eigentlich auch schon von meinen derzeitigen Projekten, glaube ich. Ich habe nichts auf dem Spinnrad, nichts gesponnen die letzten Wochen, also abgesehen von dem fertigen Spinnprojekt. Nee, ich glaube, das war's. Ja, dann. Willst du noch weitermachen mit den und sonst so, oder soll ich jetzt noch ein bisschen erzählen? Mach du doch einfach mal, weil ich habe ja jetzt auch gerade schon so Mach lange ich doch erzählt. einfach mal. Ihr seht, wir sind top Genau, ja, dann mache organisiert ich doch und jetzt. vorbereitet und alles läuft Ja, wir sind ganz super rund. organisiert, genau. Genau, ja, also ich bin ja nach wie vor in meinem Sabbatical und naja, beim letzten Mal haben wir Ende August aufgenommen, da hat es ganz offiziell noch gar nicht angefangen. Jetzt sind wir Ende Oktober, da sind schon 2 von 3 Monaten eigentlich rum. Also es ist drastisch schnell vorangeschritten. Ich amüsiere mich, amüsiere. Also ich habe viel Spaß in meinem Sabbatical, ich genieße es in vollen Zügen und habe schon unglaublich viele Dinge gemacht. Ich bin noch nicht so richtig dazu gekommen, alles zu dokumentieren, wie ich das gerne vorhatte. Ich wollte ja ganz viel in meinem Blog schreiben und Fotos machen und so. Was zum Teil einfach daran liegt, dass ja einfach die letzten 2 Monate auch recht vollgepackt waren. Ich war im September erst 2 Wochen wandern mit meinem Mann, dann ein paar Tage noch mit Diana Schrägstrich-Schlumpfine auf der Shetland Wool Week und jetzt waren wir die Woche in Rhinebeck. Das heißt, ich war halt tatsächlich auch viel unterwegs, was dann natürlich auch Zeit weggenommen hat, in der ich in Ruhe mal hätte am Rechner einen Blogpost schreiben könnte. Und ja, darüber hinaus haben mich meine ganzen diversen Kurse, die ich angefangen habe, natürlich auch dazu inspiriert, irgendwas anderes zu werkeln. Und so habe ich dann fleißig vor mich hingewerkelt und neue Sachen gewerkelt, über die ich berichten könnte, statt mal zu berichten. Und irgendwie, naja, also das mit den Berichten kommt hoffentlich noch. Was ich tatsächlich schon geblockt habe und deswegen würde ich da jetzt einfach nur so ein paar Stichworte in den Raum werfen. Und euch die Links in die Shownotes packen, dann könnt ihr da in Ruhe gucken, was ich tatsächlich alles schon hinter mir habe und wozu es auch schon Berichte gibt, ist ganz witzig, ich habe angefangen, Joghurt zu machen. Das hat meine Mutter früher gemacht, als ich Kind war und ich fand das immer sehr lecker und ich wollte es eigentlich immer wieder ausprobieren und habe mich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen da mal dran gemacht, weil ich dachte, jetzt habe ich Zeit und kann ein bisschen experimentieren und habe nicht nur abends, um in der Küche was zu machen, sondern kann tatsächlich das auch mal über den Tag verteilen. Und ja, wir haben sehr leckeren Joghurt bislang produziert und ich war auf einem A cappella Chor-Workshop. Das hat richtig Spaß gemacht, 2 Tage lang. Sehr intensiv, sehr anstrengend, weil es 2 Tage von 9 bis 19 Uhr ging. Und ja, ihr könnt euch ausrechnen, dass 10 Stunden singen mit einer kleinen Mittagspause und sonstige Übungen dazwischen machen echt anstrengend ist, aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es gab diverse Coaches, aber das könnt ihr alles nachlesen. Ja, zur Shetland Wool Week gibt es die Podcast-Folge, die ich mit Diana aufgenommen habe. Die findet ihr im Buntwerk-Podcast bei Diana. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Dann war ich mit Julia in Rhinebeck. Dazu gibt es in den nächsten Tagen hoffentlich eine Folge. Die kommt dann auch irgendwie und ich bin im September vor der Shetland Wool Week mit meinem Mann in Schottland wandern gewesen auf dem West Highland Way. Wir haben den ganzen West Highland Way gemacht, also von kurz nördlich von Glasgow bis nach Fort William in den Norden rauf. Das sind 150 Kilometer. Über die erste Hälfte habe ich tatsächlich auch schon geblockt. Die zweite kommt auch hoffentlich in den nächsten Tagen, sodass es da dann auch ein paar Fotos und Sachen gibt, so zum Nachlesen. Was habe ich ansonsten noch gemacht, wozu es noch keinen Bericht gibt? Ich mache einen Nähkurs. Da gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Das hoffe ich aber, dass sich das zu nächster Woche auch ändert. Das jetzt, es waren gerade 2 Wochen Herbstferien hier in Hamburg, da macht die VHS natürlich keine Kurse weiter. Da hoffe ich, dass ich am Mittwoch aber ganz große Fortschritte mache und dann zum nächsten Wochenende ein selbstgenähtes Kleidungsstück habe. Bin dabei, so eine Kapuzenjacke, so ein Hoodie zu nähen und hoffe, das am Mittwoch soweit fertigstellen zu können. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Dann habe ich einen Töpferkurs gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, so mit Drehscheibe und so. Und da kann ich morgen Abend die fertigen Objekte abholen. Da bin ich total neugierig, wie die so geworden sind. Und auch da wird es dann hoffentlich Fotos und einen Blogpost zu geben. Aber es lohnt sich halt noch nicht, solange das Zeug nicht aus dem Brennofen raus und abgeholt ist, weil so gibt es nicht so viel zu erzählen. Es ist nicht so richtig dekorativ, bevor es fertig gebrannt ist. Und ansonsten habe ich Dinge, über die ich nicht so viel erzählen darf, weil ich ja in der Podcasting auf Deutschgruppe dieses Adventskalender-Gebastel angezettelt habe. Und es wäre jetzt schön blöd zu erzählen, was ich alles mache, weil es soll ja schon noch ein Geheimnis bleiben, bis die Leute ihren Adventskalender auspacken. Aber immerhin Tag 1 von den 6 Tagen, die ich machen muss. Prototyp ist fertig und 2 von 4 Teilen sind fast fertig. Und die anderen, denke ich, werde ich morgen fertig machen. Die Vorarbeiten sind soweit gelaufen und dann muss ich die übrigen 5 Tage noch ein bisschen gucken, ausprobieren. Ich habe diverse Ideen im Kopf, muss aber tatsächlich mal rechnen, wie es vom Budget her passt und ein bisschen was ausprobieren, ob die Dinge so funktionieren, wie ich sie mir vorstelle. Und dann geht es los für die übrigen Tage. Es war halt einfach jetzt tatsächlich in den letzten Wochen, dadurch, dass ich eben viel unterwegs war, nicht so ganz praktisch viel zu werkeln. Ja, das ist so das, was bei mir gerade ganz viel passiert. Dieses Wochenende war ich in Frankreich unterwegs, nicht bei Julia, sondern tatsächlich bei meiner, naja, man muss schon sagen, Brieffreundin aus Schulzeiten. Wir haben festgestellt, dass wir uns seit 24 Jahren kennen und bis jetzt den Kontakt nicht verloren haben und sind da ziemlich stolz drauf. Die wohnt im Moment mit ihrer Familie in der Nähe von Genf, also bin nach Genf geflogen und dann ist das ein kleines Örtchen quasi direkt neben dem Genfer Flughafen, sodass das kein weiter Weg dann war. Und da habe ich halt das Wochenende mit denen verbracht. Wir waren gestern unterwegs im französischen Jura, hatten Traumwetter, schönste Herbstsonne auf bunten Blättern und so. Also es war sehr, sehr schön und ich habe lecker gegessen, leckeren Wein getrunken und ja, so ein bisschen das, was Julia auch genießt, nur am anderen Ende von Frankreich sozusagen. Und bin da eben heute Nachmittag gelandet und wahrscheinlich deswegen heute auch ein bisschen noch verwirrt, weil es gab natürlich zum Mittagessen schon Rotwein. Wenn man schon Besuch hat, muss man den natürlich auch mit Rotwein und so bewirten, wie sich das gehört in Frankreich. Auf jeden Fall. Du Auf verstehst, das jeden Leben ist Fall. Und hart hier. insofern, ja, ich weiß, ich habe ja genug Verwandtschaft in Frankreich und selber ein bisschen dort gelebt. Insofern weiß ich ja, wie das da zugeht. Nein, aber ich habe das sehr genossen und war heute Morgen da noch auf so einem Minimarkt. Gestern waren wir auf einem größeren Markt und ach, ich finde ja französische Märkte irgendwie immer viel besser als deutsche Märkte und habe ein paar Macarons mitgebracht als Geschenk für Oh. meinen Mann, damit er nicht sich vernachlässigt fühlt. Sehr lecker. Genau, und alles andere habe ich dann nicht mitgebracht, weil ich nur Handgepäck hatte und dachte, es könnte sonst ein bisschen schwierig werden an der Sicherheit, wenn ich da zu viele Lebensmittel in den Koffer werfe. Das erschien mir dann doch ein bisschen doof und insofern ja, habe ich nur so ein paar Macarons eingepackt, die mir unbedenklich erschienen, was die Sicherheitskontrolle angeht. Aber es war schön. Genau, und ich glaube, das ist so das, was ich in Kurzform berichten kann. Und ja, schaut gerne immer mal wieder auf meinen Blog. Das ist nochenprojekt.wordpress.com. Ich denke, ich werde da in den nächsten Tagen, diese Woche sieht ganz gut aus, einfach noch ein bisschen was veröffentlichen zu den Themen, die eben noch ausstehen. Und ansonsten die paar anderen, die ich schon genannt habe, sind dort schon veröffentlicht. Und da gibt es was zu lesen und zu gucken. Und ja, viel Spaß dabei. Ich bin gespannt auf die Bilder von deinem Töpfern. Ja, ich auch sehr. Also ich weiß zwar, wie die Formen sind, aber ich muss gestehen, ich weiß schon nicht mehr, wie, mit welchen Farben ich es glasiert habe und erst recht nicht, wie sie dann wirklich wirken. Und insofern bin ich total gespannt. Also mit den Formen war ich ganz zufrieden für so einen ersten Versuch. Und ja, ich habe mich für Mitte November auch gleich nochmal, da gibt es also in dieser Werkstatt, wo das stattgefunden hat, gibt es eine freie Werkstatt. Da habe ich mich für Mitte November nochmal für den Samstagnachmittag angemeldet, um noch was ohne Drehscheibe zu machen. Das hatte ich als Kind relativ viel gemacht, so bestimmt 2 Jahre lang. Und wollte da noch so ein paar Sachen machen, einfach weil es mit der Drehscheibe dann doch echt schwierig ist, wenn sich nicht jemand dauernd um einen kümmert, der einem nochmal hilft. Und ich hatte so ein paar Ideen im Kopf für Sachen, die vermutlich ohne Drehscheibe und mit der wenigen Übung, die ich habe, einfacher sind, wenn man es einfach direkt als Aufbaukeramik macht oder irgendwie mit einer Schüssel irgendwie als Form sozusagen es einfach so ausrollt und reinlegt. Das klappt ganz gut. Und da werde ich mich da nochmal hinsetzen für so einen Nachmittag und ja, gleich noch weitere Dinge produzieren. Genau, und noch so ein kleiner Ausblick, vielleicht nächste Woche, an der übernächste Woche, also in 1,5 Wochen ungefähr, bin ich mit Tini verabredet zum Brotbacken. Da werde ich Tini in Kiel besuchen und wir wollen zusammen den Tag mit Brotbacken verbringen. Tini wird ein bisschen was vorbereiten und hat schon mal einen Zeitplan geschrieben, welcher Teig wann wie angesetzt werden muss, damit wir dann Ui. möglichst effizient 3 oder 4 Sorten Brot backen können. Genau. Ich bin total gespannt, ich freue mich sehr und ja. Davon werde ich dann sicherlich im nächsten normalen Podcast berichten. Auch da bin ich Vielleicht gespannt. machen wir auch eine kleine Audioaufnahme und grüßen die Hörer oder so. Aller Oder Podcasts. auch da Mal machst gucken. du wieder, vielleicht machst du eher so eine Podcast-Blog-Reise oder so und mietest dich bei jedem mal ein. Das wird knapp tatsächlich in den nächsten 4 Wochen. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich, also tagsüber geht's, aber ich habe halt im November dann noch 2 VHS-Kurse, die abends stattfinden. Das ist Tischlern und Goldschmieden. Das sind aber dann 2 Abende, die leider beide nur abends gingen. Tagsüber haben die Kurse nicht stattgefunden oder waren zu Zeiten, so dass ich jeweils irgendwie urlaubsbedingt die Hälfte der Termine verpasst hätte. Deswegen mache ich das abends, was total blöd ist, weil dadurch habe ich mit Sport und Chor und unterwegs sein, beziehungsweise Chorkonzert, habe ich im Prinzip alle Abende komplett ausgebucht im November, was echt krass ist. Mag ich eigentlich nicht so. Dafür habe ich tagsüber halt relativ viel Zeit. Aber ich habe jetzt versucht, einen Termin zu finden, um mit Freundinnen essen zu gehen. Und ich konnte ihnen genau einen Abend anbieten im November. Das war echt ein bisschen komisch. Insofern finde ich es eigentlich nicht so schön, aber dann muss halt im November das anders pa passieren. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich werde euch berichten. Ja, Julia, was gibt's bei dir? Kein Sabbatical. Nee, kein Sabbatical, auch keine Linkliste, sondern eigentlich nur 2 kleine Anekdoten, beziehungsweise ich muss einfach mal meckern. Tu dir keinen Zwang an, sondern nicht über mich meckerst. Nee, also das Erste, das ist in erster Linie über meinen Freund, beziehungsweise ich möchte fast sagen Männer im Allgemeinen, weil das ist so eine typische Geschichte. Okay. Ich glaube, die würde kaum einer Frau passieren. Wir waren im September, Mitte September, zu einer Hochzeit eingeladen. Im weitesten Sinne Familie meines Freundes, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber. Und er hat also schon Monate vorher gefragt, ob ich da Lust hätte mitzukommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, wo ist denn das? Und diejenige, die heiratet, die wohnt in München. Und dann sagt er, ja, also die Hochzeit ist in der Nähe von München. Ich so, ah, okay, gut, dann würden wir also nach München fliegen. Und das hat dann alles gepasst. Dann habe ich also irgendwann angefangen, Flüge rauszusuchen und so weiter und so fort. Hab also meinen Flug gebucht, hab ihm die Flugzeiten und alles gesagt, er hat seinen auch gebucht und wie das dann so ist, solche Sachen schiebt er dann gerne auf die lange Bank. Irgendwann frage ich dann also, wie das denn so im Detail wäre, wo wir denn hin müssten, wie das mit Hotel ist und wann überhaupt die Feier und Ich alles ahne. ist. daraufhin sagte er, ja, also auf der Einladung, die natürlich in Hamburg liegt. Ja, während ihr in Toulouse seid, logisch, total Ja, praktisch. wobei er auch noch ein Foto davon gemacht hatte, sagte er, ich habe dieses Foto nur nie zu Gesicht bekommen. Keine Ahnung, was damit passiert ist. irgendwann stellte er dann also fest, ja, also das geht dann am Samstagmittag los. Dann dachte ich schon, ah, dann ist ja alles okay. Freitag ganz entspannt, dann könnte man ja vielleicht sogar erst Samstag fliegen. Und irgendwann fragte ich ihn, ja, wo genau ist denn das? Wo ist denn das Hotel? Dann hat er mir erstmal den Namen von unserem Hotel gesagt, dann habe ich das Hotel gegoogelt und habe festgestellt, nee, du, das kann nicht sein. Das ist im Allgäu das Hotel. Ja, aber das, sagte er dann, das ist aber, dass das vorgeschlagen wurde. Die hatten wohl so ein Kontingent in zwei Hotels reserviert und mein Freund hat dann in einem von den beiden Hotels also reserviert. Ich so, na, aber das kann nicht sein. Das sind 2, 2,5 Stunden Fahrt. Bist du dir sicher? Gibt es das Hotel mehrfach? Und dann sagte er, dann hat er irgendwie die Adresse in Erfahrung gebracht, wo dann die Hochzeit stattfindet. Und dann stellte sich heraus, ja, in der Nähe von München war irgendwo im Oberallgäu in einem Ort, der nicht mal bei Google Maps auftaucht. Und es war so weit weg von München, dass wir eigentlich auch nach Friedrichshafen hätten fliegen können. Und uns den ganzen Stau am Na, bravo, kannst du nur Freitagnachmittag. froh sein, dass es. Ja. Die red weiter. Ne, ich wollte sagen, dann kannst du ja nur froh sein, dass in der Nähe von München zumindest so weit noch zugetroffen hat, dass es nicht Hamburg war oder im weiteren Umland irgendwie noch nördlicher, so Richtung Frankfurt oder Hamburg oder sowas, sondern dass es tatsächlich noch schon im Verhältnis, man kann ja in Deutschland durchaus weiter weg von München sein als im Allgäu. Das stimmt schon. Und wenn man dann berücksichtigt, dass die Familie der Braut auch aus der Nähe von Hamburg stammt, dann ist das gar nicht so abwegig, dass das ja auch irgendwo ganz anders hätte stattfinden können. Aber das war, weißt du, wieder so dieser Klassiker. Die Hochzeit ist in der Nähe von München und eine Woche vorher organisieren wir dann immerhin nochmal einen Mietwagen, damit wir überhaupt zur Hochzeit hinkommen. Ja. Wo wolltest du, hattest du nicht, ich glaube, als ich bei dir war, haben wir im Mai, hattest, im Mai, im März, wann war ich denn bei dir? Im März. Da hattest du doch ganz kurz überlegt, ob du vorher, also weil das das Wochenende ist, wo Bielefeld spinnt, ist, ob du da vorher hinfliegst und dann Ja. samstags abends runterfliegst. Gut, dass du Ja. den Plan nicht umgesetzt hast. Ja. Das wäre ja richtig lustig geworden. Da wärst du irgendwann um Mitternacht angekommen, nach der Hochzeitsfeier. Ja, so ungefähr. Ja, stimmt. Eieiei. Und da dachte ich so bei mir, Oh je. sowas passiert meinem Freund. Immer, grundsätzlich. Ja, und Ja, das nee, zweite, Fragen das ist auch vorher weniger gucken. Lust. Naja, fragen und gucken ist halt so ein Ding, das muss man wollen. Ja, ich weiß auch nicht, wie er überhaupt durchs Leben navigiert. Er macht ja alles so. Scheint ja zu funktionieren. Ja, naja. Und das zweite ist eigentlich auch gar nicht so lustig. Es ist einfach nur mein Unmut über Apple. Ja, ich habe ein iPhone und ja, das ist frei gewählt und ich könnte auch jederzeit wechseln. Das ist jetzt aber nicht das, was ich hören will. Ich habe das letzte Update gemacht, also das letzte größere Update und ich weiß, warum ich das nie sofort mache, wenn das rauskommt, weil es immer Probleme gibt. Also erstmal ist die Batterie ständig alle gewesen. Es hat anfangs keine 2 Stunden gedauert und die volle Batterie war plötzlich komplett leer. Dann gab es diverse Nachbesserungen Durch den Download oder und nach dem dann hat Update? sich das nach dem Update. Also Okay, wirklich, super. das Update, ja, das Update war geladen. Ich habe das Telefon morgens vom Strom genommen und ich habe es nicht bis zum Mittag geschafft. Und du weißt, dass ich spät im Büro bin. Super. Ja, das hat sich dann ein bisschen eingependelt mit den, da gab es dann direkt danach nochmal 1, 2 Updates. Und dann, ganz großartig, diese Woche hat das Telefon plötzlich angefangen und sich nicht mehr mit meinem WLAN hier verbinden wollen. Es hat immer gesagt, das Passwort wäre falsch. Ich war nachher schon so genervt, ich war kurz davor, einfach ein neues Gerät zu kaufen, weil es gibt hier auch keinen Apple Store in Toulouse. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und das reparieren lassen oder tauschen oder was auch immer. Wenn man hier ein Problem hat, dann ist das Telefon für 2 bis 4 Wochen weg. Und ja, irgendwie kann ich nicht ohne mein Telefon. Das ist eben mein Leben, da ist alles drauf. Und ich brauche das ständig. Das ist vielleicht auch nicht vernünftig, aber so ist es nun mal. Und Ja, das deswegen war wäre mir so ich. nicht aufgefallen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, aber. Naja, wir sind heutzutage schon echt Entschuldigung. abhängig von diesen Dingern. Ich habe das gemerkt, als ich also noch als ich in Hamburg gewohnt habe, als ich das nochmal reparieren lassen wollte, mein altes, und gebe das über den Tresen und es ist noch gar nicht ganz auf die andere Seite, weil die einen Teil reparieren wollten. Und ich hatte mir sogar einen Plan zurechtgelegt, was ich in den paar Stunden tue, in denen ich ohne dieses Telefon bin. Nur dummerweise hatte ich mir gar nicht überlegt, wie ich zu den Orten hinkomme, weil normalerweise nehme ich halt mein Handy und ich habe da irgendeine Form der Navigation drauf und dann komme ich einfach hin, wo ich hin will. Und das ging dann in dem Moment Tja. ja nicht. Naja. Es gab dann jetzt die Tage nochmal ein neues Update und das Großartige ist auch, die Updates werden nicht runtergeladen, wenn man nicht im WLAN hängt, weil die zu groß sind. Ja, schön. Ja, schön. Das ist ja super. Ja, Ich ich meine, hab's es ist dann ja auch nochmal. durchaus vernünftig. Ich meine, andererseits, wie wir Aber ja du musst wissen, ja, dein Vertrag würde es hergeben, so viel Download-Kapazität wie du hast. ja, und vor allen Französische Dingen, Verträge sind da doch echt fein. man muss ja die Möglichkeit haben, zumindest bewusst zu sagen, ich möchte das aber jetzt über das mobile Netzwerk runterladen. Also, dass es nicht automatisch funktioniert, okay, alles in Ordnung, kein Problem. Aber Ja. dass Apple mir sozusagen verweigert, dass ich das auch über das mobile Netz runterlade, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das stimmt, das ist unpraktisch. Ich habe dann durch Also zumindest eine, die Wahl wäre ganz praktisch. ja eben, ich habe dann durch eine wüste Kombination von WLAN, also hier dem Router neu starten und Telefon neu starten, irgendwie doch nochmal eine WLAN-Verbindung bekommen, weil das funktionierte unregelmäßig dann doch nochmal. Habe das Update runtergeladen und toi toi toi, ich klopfe mal auf das Pressholz hier. Funktioniert das WLAN jetzt erstmal wieder? Ja. Ja, das klingt ja nach ganz viel Spaß. Ja. Naja, aber das sind auch meine größten Probleme. Ja, das ist ja zumindest das eine ist hinter dir gelassen, weil die Hochzeitsfeier ja vorbei ist. Und das andere hat sich jetzt hoffentlich von selbst gelöst. Aber ich glaube gerade tatsächlich, dass unsere Internetverbindung irgendwie immer schlechter wird. Ich höre dich immer etwas zeitverzögert, also es ist ein bisschen blöd. Ja, ich dich auch, aber Ich schon hoffe, länger. es wird gerade, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also irgendwie, also falls ihr da draußen uns hört und den Eindruck habt, wir reden aneinander vorbei, ja, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei, beziehungsweise unsere Skype-Verbindung ist irgendwie gerade ein bisschen zeitverzögert und deswegen fallen wir uns dauernd ins Wort. Das ist so ein bisschen doof. Aber wir sind, Aber glaube ich, naja, wir hoffen, eigentlich dass wir das. auch am Ende, oder? Ja, ich glaube auch, deswegen würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht so schlimm, weil wir jetzt eh fertig sind und nicht Ja. weiterreden wollen. Also wir haben es auch wieder geschafft und fast eine Stunde aufgenommen. Nicht schlecht, dafür, dass wir dachten, es wird ganz kurz. Ja. Irgendwie klappt das Ja, nie wollen mit wir dem uns ganz dann, kurzen. Ist ja aber auch nicht schlimm. Ihr soll ich habt ja mal was zu den. hören. Ja. Soll ich mal den üblichen Text abspulen, wo ihr uns finden könnt? Ja, mach doch gerne. Ich bin immer schlecht darin, das alles zu erzählen. Du machst das besser als ich. Ja, ich habe ja auch mehr Übung, weil ich das ja regelmäßig mache. Also ich versuch's mal. Ihr findet uns auf Ravelry natürlich. Einmal jeden persönlich. Katrin als Käthe, Kaete, und mich als Julia401. Außerdem haben wir einen Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Dann gibt es unsere Shownotes in unserem Shownotes-Blog. Das findet ihr unter Wollgespräche mit ae.wordpress.com. Dann hat Katrin noch ein weiteres Blog, und zwar noch ein Projekt, das natürlich jetzt während der Projektwochen auch viel stärker genutzt wird. Das findet ihr unter nochenprojekt.wordpress.com. Genau. Und ich habe noch einen Instagram-Account, frau.neumann. Und jetzt verlässt es mich. Haben wir noch was? Ja, ich glaube, das reicht. Ja, ich glaube, damit findet man uns. Gut, ja, Wem ich das denke nicht auch. reicht, dem kann ich dann auch nicht helfen. Dann müsst ihr euch und uns auf einem der anderen Wege kontaktieren und sagen, was ihr gerne noch hättet. Aber ich glaube, auf Facebook bekommt ihr uns nicht, da sind wir beide nicht. Nee. Insofern stehen die Chancen schlecht, dass wir uns dorthin bewegen. Und insofern, ja, ihr müsst damit leben, was wir so anbieten. Ja, ich denke aber, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube auch, man erreicht uns, wenn man uns erreichen möchte. Wir Ja. sind nicht irgendwo unerreichbar. Sehr schön, dann würde ich sagen, können wir schon uns verabschieden Ich denke auch. und sagen, bis bald, hoffentlich in den nächsten Tagen. Und ja. Au revoir Au revoir und und tschüss. tschüss. Bis dann.